Hallo, hallo, hallo, meine allerliebsten Freundinnen. Jetzt sind wir beim letzten Teil angelangt. Das ist der Sonntagvormittag Gottesdienst in Glaubenszentrum Liechtenstein und auch der letzte Teil unseres Herzseminars. Wenn du nur hier jetzt zuschaltest beim Gottesdienst vom Glaubenszentrum Liechtenstein, dann möchte ich dir empfehlen, dass du die anderen drei Seminareinheiten auch ansiehst. Denn ich habe mich entschlossen, an diesem Vormittag keine eigene Predigt zu halten, sondern fortzufahren an dem und dort, wo wir schon begonnen haben. Die drei Seminareinheiten zu je circa 1,5 Stunden. Und der Grund ist ganz einfach: Über das Thema Herz gibt es so viel zu sagen und so viel zu lehren und so viel zu lernen, dass ich das in 3,5 Stunden Seminareinheiten nicht schaffen konnte. Zumindest das Wichtigste werde ich euch jetzt in diesen insgesamt 4 Teilen mitgeben können. So viel haben wir schon gelernt. Jetzt möchte ich noch etwas ganz Wichtiges ansprechen als nächstes. Und das ist die Sache der Wahrnehmung. Und in meinem Buch, welches ja in Kürze erscheinen wird, wir hoffen, dass es im Februar bereits auf dem heraus sein wird vom Drucker, das ist ja alles immer viel langwieriger als wir denken. Aber im Buch, da kann ich natürlich besser auf diese Dinge eingehen. Aber die Sache der Wahrnehmung ist ein ganz wichtiger Teil, wenn wir unser Herz umprogrammieren und unser Herz ändern wollen. Warum ist das ein ganz wichtiger Teil? Weil eines der Probleme, die wir immer wieder sehen und denen wir immer wieder begegnen, wenn es darum geht, das Herz zu verändern und das Herz umzuändern, ist ganz simpel. Wir bestehen darauf, dass unsere Wahrnehmung die richtige ist. Und meine lieben Freunde, so können wir nicht umgehen, wenn wir unser Herz tatsächlich verändert haben wollen. Ich gebe euch ein simples Beispiel. Wenn ich davon rede, einen Verrückten oder den steilsten oder den schnellsten oder den gefährlichsten, die Achterbahn, die schnellste, gefährlichste, steilste Achterbahn der Welt zu fahren, die einen nehmen das als fürchterlich, beängstigend wahr, die anderen nehmen das als Freude und Spaß wahr. Es gibt sogar Leute, die nehmen das als gefährlich wahr. Was ist jetzt die Realität? Ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Es gibt Leute, die finden Bungee-Jumpen gefährlich, fahren aber jeden Tag mit dem Auto. Ist ihre Wahrnehmung korrekt, dass Bungee-Jumping gefährlich ist? Nein, ist nicht korrekt. Warum nicht? Weil wenn du Statistik anschaust, ist das Autofahren viel gefährlicher als das Bungee-Jumpen. Und was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wir müssen Verantwortung übernehmen für unsere eigene Wahrnehmung. Denn unsere Wahrnehmung, die ist ja gar nicht objektiv, die ist ja sehr, sehr subjektiv. Schau zum Beispiel, wenn du verheiratet bist, dann kannst du dich da ganz gut hineinversetzen. Du bist irgendwo bei einem Freundestreffen und beim Freundestreffen erzählt dir irgendeine Geschichte von eurem Urlaub. Und du erzählst die Geschichte und erzählst die Details der Geschichte und was du da gemacht hast und so weiter und so fort. Und plötzlich sagt dein Ehepartner: Nein, so war das nicht. Das war so und so. Und du sagst: Nein, nein, das war nicht so. Und wisst ihr, und wie oft habe ich gesehen, dass Partner streiten, nur weil jeder darauf besteht, dass, wie er das wahrgenommen hat, das Richtige ist. Ich würde euch etwas sagen. Welche Wahrnehmung ist richtig? Deine oder der deines Partners? Keine und beide. Moment mal, Reinhard. Keine und beide, das geht doch gar nicht. Doch! Wie kann es sein, dass 4 Schreiber der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, mehrmals dieselbe Geschichte erzählen, aber komplett andere Aspekte da hineinschreiben? Wer hat jetzt recht gehabt? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes? Wie kann es sein, dass nur der Apostel Johannes sich selbst als den Apostel, den Jesus liebte, erwähnt? Moment mal. Hat Jesus Johannes mehr geliebt als Petrus, Jakobus oder vielleicht sogar Judas? Nein. Jesus liebte alle 12 bedingungslos. Aber Johannes hat das ganz anders wahrgenommen. War die Wahrnehmung Johannes falsch? Ja, aber auch nein. Sie war insofern falsch, dass Jesus ihn nicht mehr liebte als irgendeinen der anderen. Also von dem her war sie falsch. Aber sie war dennoch korrekt, Weil für Johannes war es genau so. Er hat das für sich so erkannt und wahrgenommen. Und wisst ihr, und wenn wir ähnlich verstehen, dass meine Wahrnehmung war, das heißt nicht genau so war es auch, sondern es war meine Wahrnehmung. Warum ist das so wichtig? Weil oft hat unsere Wahrnehmung unser Herz zutiefst verletzt. Und wenn wir dann darauf bestehen, dass es genau so gewesen ist, mit genau diesem Grund, genau diesem Motiv, genau so war es, dann werden wir nicht loskommen aus der Verletzung des Herzens und wir werden auch nicht lernen, unser Herz umzuschreiben. Ich gebe hier ein ganz ein einfaches Beispiel, das man immer, immer, immer wieder sieht. Zwei Menschen sind im selben Gottesdienst, beide hören dieselbe Predigt. Der andere geht hinaus und sagt, was war das doch für eine auferbauende, gesalbte und gewaltige Predigt. Der andere geht hinaus und sagt, der hat heute nicht besonders gut gepredigt. Wer hat recht? Und wisst ihr, ich habe den geistlichen Sohn, den Matthäus, vielleicht einige von euch haben ihn bestimmt schon mich gehört, wie ich ihn erwähnt habe, und vielleicht kennen ihn auch durch seine sozialen Medien. Und Matthäus hat kürzlich eine sehr interessante Aussage gemacht. Matthäus hat immer wahrgenommen, dass sein Vater ihn eigentlich nicht wichtig schätzt. Sein Vater war ein abwesender Vater und ich kenne die Familie sehr gut. Ich kenne Matthäus, ich kenne beide seiner Geschwister, ich kenne alle drei Ehefrauen der drei Burschen, ich kenne die Eltern, ich kenne die Großeltern, ich kenne die Tanten, ich kenne alle sehr, sehr gut. Matthäus hat seinen Vater so erlebt. Er hat ihn, die Jungs sind früh in die Schule gebracht und das nächste Mal, als Matthäus seinen Papa sah, war der nächste Morgen, wenn er wieder die Jungs zur Schule brachte. Denn wenn Matthäus nach Hause kam, hat sein Vater immer gearbeitet, immer bis spät. Und Matthäus hatte immer die Wahrnehmung vom Vater, mein Vater hat keine Zeit für mich. Mein Vater kümmert sich um nicht um mich. Für meinen Vater bin ich nicht wichtig und nicht wertvoll. Und wisst ihr, was interessant war? Wisst ihr, was interessant ist? Wenn wir an unseren Wahrnehmungen festhalten, dann sitzen wir in einem emotionalen Gefängnis unseres Herzens. Das sind Verletzungen, die nicht heil werden. Da kommen wir nicht raus dann. Und eines Tages, und das Matthäus war ein erwachsener Mann schon, hatte immer noch diese Wahrnehmung. Und eines Tages hat der Herr dem Matthäus Folgendes gezeigt, nämlich, dein Vater hat nicht so viel gearbeitet, weil du ihm nicht wichtig warst. Ganz im Gegenteil, du warst wichtig für deinen Vater. Dein Vater hat deswegen so viel und so lange und so hart gearbeitet, weil ihr Jungs ihm so wertvoll war. Er wollte unbedingt euch einen Urlaub gönnen mit der Familie, wo er für die Familie da sein kann, Zeit haben kann und nur für die Familie einen schönen Urlaub machen kann. Und daher musste er so viel arbeiten, denn sonst hätte das Geld nicht ausgereicht. Und als Matthäus seine Wahrnehmung losließ und vergab und plötzlich seinen Vater ganz anders sah, da änderten sich viele Dinge in seinem Leben. Meine lieben Freunde, wisst ihr, früher war es oft so, ich habe eine Geschichte, wo er lebt, erzählt sie und der gesagt, nein, das war ganz anders. Und ich dachte mir, nein, ich bin mir 100% sicher, es war doch so. Heute ist mir das völlig klar. Sie hat es tatsächlich ganz anders wahrgenommen. Und ich habe heute überhaupt nicht das geringste Problem, dass ich meine Sache sehe, meine Sache erkläre, so war das Erlebnis. Und der sagt, nein. Und ich sage, wow, du hast das ganz anders wahrgenommen. Interessant. Wer kann sich genau richtig an die Details erinnern? Wahrscheinlich keiner. Denn die Wahrnehmung ist so etwas Starkes in unserem Herzen. Und was wichtig ist, ist Folgendes. Wir müssen aufhören, darauf zu beharren, dass meine Wahrnehmung die richtige Wahrnehmung ist. Denn wenn wir 100% überzeugt sind, dass meine Wahrnehmung genau richtig ist, dann werden wir immer ein Urteil fällen. Und wenn immer wir ein Urteil fällen, dann sitzen wir fest in den Qualen unseres eigenen Herzens. Der hat das so gemacht, weil. Der hat das so gemacht, weil er mich nicht mag. Der hat das so gemacht, weil er etwas gegen mich hat. Der hat das so gemacht, weil. Und wisst ihr, in dem Augenblick, wo wir sagen, Herr, das habe ich so wahrgenommen, aber ob meine Wahrnehmung richtig ist, weiß ich nicht. Daher lasse ich das einfach los. Ich lasse das einfach so stehen. Es kann sein, dass meine Wahrnehmung korrekt war, kann aber auch sein, dass meine Wahrnehmung völlig falsch war. Und wenn wir uns selbst mal freisetzen von dem Beharren drauf, dass das, was wir wahrgenommen, die Wahrheit ist, und sagen, das war meine Wahrnehmung, ob so war oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, ich habe so wahrgenommen. Aber es ist durchaus ja möglich, dass ich die Dinge durch mein Herz gefiltert habe und dass sie in Wirklichkeit ganz, ganz anders sind, als ob, wie ich sie wahrgenommen habe. Und wisst ihr, wir sehen sie nicht mehr als die Wahrheit, sondern wir sehen einfach, meine Wahrnehmung ist meine Wahrnehmung und die lasse ich einfach so stehen. Daher können wir auch gar nicht mehr urteilen. Wenn immer wir urteilen, durchbohren wir unser Herz mit tiefen Schmerzen, meine lieben Freunde. Mit so vielen tiefen Schmerzen. Und in dem Augenblick, wo wir darauf bestehen, meine Wahrnehmung ist die Wahrheit, urteilen wir auch. Und in dem Augenblick, wo ich meine Wahrnehmung loslassen kann, als, okay, vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Meine Wahrnehmung war so, ob es wirklich die Wahrheit ist, weiß ich nicht. Lassen wir das los, dann setzen wir uns selbst frei. Jetzt möchte ich zur Frage übergehen oder die Frage beantworten, wie programmieren wir unser Herz? Also wie ändern wir unser Herz tatsächlich um? Unser Herz wird umgeändert, indem wir neue Botschaften auf unser Herz schreiben. Uns ist ja bestimmt bekannt, das Gesetz der ersten Erwähnung, das ja ein ganz klares Gebot ist in der Bibelauslegung. Das heißt, so wie wir das verstehen, ist eigentlich nicht immer das Richtige. Wenn wir irgendwo einen Vers irgendwo hernehmen aus dem Zusammenhang und denken, das ist jetzt genauso zu verstehen. Sondern es ist gut, wenn wir ein Thema studieren, dass wir immer wieder zurückgehen zum Gesetz der ersten Erwähnung. Und das Gesetz der ersten Erwähnung ist eine ganz einfache Sache, nämlich, wenn ich ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Sache verstehen will im Wort Gottes, dann muss ich schauen, wo diese Sache das erste Mal erwähnt wird. Und hier drinnen finden wir den Schlüssel, was Gott betreffs diesem Thema tatsächlich sagen möchte. Schauen wir uns jetzt mal an, wo das Herz das erste Mal erwähnt wird. Denn da drinnen finden wir den Schlüssel, wie das Herz funktioniert und wie das Herz programmiert wird und wie das Herz umprogrammiert werden kann. 1. Mose 6, Vers 5 sagt Folgendes, und das ist der Zusammenhang, wo Gott die Menschheit zerstört hat durch die Flut. Hier steht geschrieben, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Wisst ihr, wenn du dir diese Aussage mal hernimmst und sie ein bisschen analysierst, dann ist es eine starke Aussage. Gott sagt nicht nur, die Menschen waren böse, also muss ich sie vernichten. Nein, nein, nein, nein. Schau, was Gott hier sagt. Er sagt, erstens, die Bosheit der Menschen, die war sehr groß auf der Erde. Nicht nur groß, sondern sehr groß. Und dann sagt Gott weiter. Alles Trachten, nicht einiges Trachten, alles. Alles Trachten der Gedanken seines Herzens war alle Zeit nur böse. Und wisst ihr, und hier sehen wir genau, warum Gott die Menschen durch die Flut auch vernichten musste. Weil die Erde wäre nur mehr Hölle gewesen, wenn das Herz mal so böse ist, dass es gar nichts Gutes mehr drinnen gibt. Alles Trachten der Gedanken seines Herzens waren alle Zeit nur böse. Da war kein Funken Gutes mehr im Herzen der Menschen drinnen. Die Menschen hätten sich gegenseitig abgemetzelt, es wäre nur Hölle gewesen auf der Erde. Und so hat Gott schützend Noah und seine Familie geschützt. Und hier sehen wir auch, wie das Herz so beeinflusst wurde. Dieses Wort ist eigentlich, dieser Vers eigentlich nicht sehr gut übersetzt aus dem Hebräischen her. Wir sehen drei Worte hier, Trachten, Gedanken und Herz. Herz, wissen wir, davon haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Gedanken wissen wir auch, die Dinge, die wir denken. Aber das dritte Wort, Trachten, ist eigentlich nicht sehr, nach meinem Verständnis auch vom Hebräischen her, ist das nicht sehr gut übersetzt. Das Wort Trachten ist ein Hauptwort, ein Substantiv, und dieses Hauptwort kommt aus von einem Wort her, wo das Verb so viel ist wie zu formen. So wie der Töpfer den Ton formt. Er formt den Ton. Und das ist dasselbe hebräische Wort. Nur wird hier nicht das Zeitwort genommen, Formen, sondern die Formung. Aber im Original Hebräischen heißt das viel mehr, so viel wie die Vorstellungskraft, die Fantasie des Menschen, das Schmieden der Konstanten, die Gedankenschmiedungen. Und hier sehen wir, durch die Fantasie, durch die Vorstellungskraft der Gedanken wurden die Herzen der Menschen böse, weil der Mensch denkt ja mit dem Herz. Und was geschieht? Was geschieht und was ist hier geschehen? Der Mensch hat so lange böse Gedanken geschmiedet, böse Gedanken geformt. Der Mensch hat so lange in seiner Vorstellungskraft immer wieder diese Bilder der Bosheit geformt, bis sein ganzes Herz so böse war, dass es keine Möglichkeit mehr gab, dass dieser Mensch gut war. Und wisst ihr, und wenn wir das sehen, dann wissen wir auch genauso, wie sie es im Bösen gemacht hat, genauso werden wir das Herz auch im Guten umformen. Das heißt, wenn das Trachten unseres Herzens, wenn das Schmieden der Gedanken unseres Herzens, wenn das Vorstellen der Gedanken unseres Herzens gut ist und gottgemäß ist, genau dann ändern wir auch unser Herz um. Wir entscheiden uns, was wir reinlassen und rauslassen in unser Herz. Wir entscheiden, welche Gedanken wir formen. Wir entscheiden, wenn wir uns selbst dazu bringen, dass wir in die Ruhe kommen und uns körperlich entspannen. Denn wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht sie nämlich natürlich vom physischen Herz. Und was für mich so faszinierend war die letzten 30 Jahre, als ich zuerst habe ich ja nur begonnen, die Bibel zu studieren. Ich habe mir jeden dieser 854 Erwähnungen im Alten und Neuen Testament, das Wort des Herz, jedes einzelne habe ich mir angeschaut, im Kontext und in der Ursprache, im Urtext. Und als ich das gemacht habe, da habe ich Dinge entdeckt, das war erstaunlich, das war so gewaltig, was ich da gesehen habe. Aber wisst ihr, und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Sache auch wissenschaftlich, von der wissenschaftlichen Seite her studieren soll. Und als ich das gemacht habe, da wurde ich so überrascht davon, wie tatsächlich unser Herz ständig denkt. Ich habe es ja schon erwähnt, was ist das erste Organ, das funktioniert? Das Herz. Woher bekommt das Herz im Embryo den Befehl zu schlagen, wenn es noch kein geformtes Gehirn gibt? Aus sich selbst. Es gibt Wissenschaftler, die sagen Folgendes. Die sagen, das Herz ist ein kleines Gehirn in sich selbst. Das kann völlig selbstständig leben und denken. Und das ist das Faszinierende. Und darum, wenn wir das Herz beeinflussen müssen und verändern müssen, wir müssen uns selbst körperlich in eine Phase des Entspanntseins bringen. Du kannst das Herz nicht verändern. Verkrampft und angespannt, voller Sorgen und voller was weiß ich was alles. Du musst dich selbst den Zustand bringen, wo du in Ruhe und Gelassenheit hier dich begibst auf diese Reise. Wir haben auch auf Englisch und Portugiesisch haben es wir schon, wir nennen das Herztransformationskit, denke ich mal, so kann man auf Deutsch sagen, wo wir ganz speziell 21 Meditationsübungen aufgenommen haben, zu circa 22 bis 25 Minuten, jede einzelne, um den Menschen Anweisungen zu geben und helfen. Wir haben da ein professionelles Studio angeheuert und haben das so gut wie möglich gemacht. Ich habe alle 21 Meditationsübungen selbst zusammengeschrieben und sie dann selbst aufgenommen. Wir haben dann den Hintergrund so gemacht vom Sound, vom Ton her, dass es wirklich den Körper in Entspannung bringt, damit man wirklich auch lernt, das Herz umzuschreiben. Auf Deutsch sind wir bereit, das zu machen. Sind wir dabei, das zu machen? Es gibt es noch nicht, aber ich hoffe, dass Anfang Februar auch auf Deutsch alles fertig sein wird. Und wisst ihr, wenn wir den Körper zur Ruhe bringen können, uns einfach mal in Entspannung bringen können und dann beginnen zu formen, ganz speziell diese Gedanken zu formen, die dem Wort Gottes gemäß sind, dann wird sich unser Herz verändern. Ich habe in meinen vielen Studien, die ich gemacht habe, abgesehen vom Wort Gottes her, sondern auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her, da kam ich auf eine faszinierende Ärztin. Diese Dame ist Ärztin in Amerika und obwohl sie Christ ist, hat sie Folgendes gelernt. Der Heilige Geist hat sie da angeleitet. Und sie hat Leute, einen Mann sogar, der ist blind in ihre Ordination gekommen und ging sehend wieder raus. ohne ihn durch Handauflegung zu heilen, ohne ihn durch irgendwelche Zeichen und Wunder von Krankheit freizusetzen, sondern einfach dadurch, dass diese Frau die Erinnerungen seines Herzens ändert. Und der Geist Gottes hat diese Ärztin angeleitet und ihr ganz klar gezeigt, dass diese negativen Erinnerungen und diese negativen Gefühle, die da feststecken, die stoßen Toxine aus, die stoßen im Körper, im Gehirn, giftige Chemikalien aus, das dann den ganzen Körper kaputt macht. Und diese Frau hat herausgefunden, dass es möglich ist, dass wir diese Erinnerungen, die können wir einfach überschreiben, umschreiben. Und dann hören diese Giftstoffe aus, die hören auf, ausgestoßen zu werden. Und gute Chemikalien werden vom Körper ausgestoßen, die uns gut tun, die uns Heilung bringen. Und diese Frau, da sie zwar Christ ist, aber oft einfach ungläubige Patienten behandelt, hat diese Frau sogar wissenschaftlich festgestellt, man braucht nicht mal Jesus in die Sache hineinzubringen. Man kann einfach so die giftigen, toxischen Erinnerungen auch umschreiben, indem man gute Erinnerungen darüber schreibt. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass es noch viel stärker und kräftiger ist, wenn ich eine Basis habe auf das Wort Gottes und das verbrachte Werk des Kreuzes. Aber wisst ihr, wenn wir lernen und verstehen zu beginnen, dass wir tatsächlich die Dinge in unserem Herzen umschreiben können, indem wir beginnen, Gedanken zu formen, selbst Vorstellungen und Gedanken zu formen, die auf das Wort Gottes basieren, dann werden wir sehen, wie gewaltig und wie kräftig das auch wirklich funktioniert. Wir müssen Acht haben darauf, immer, immer wieder Acht haben, was in unser Herz reingeht. Die Bibel sagt ja, und das habe ich ja schon ganz am Anfang erwähnt, Sprüche 4, Vers 23, das wurde so ein Leitvers für mich, wisst du, wisst ihr, mehr als alles andere achte auf dein Herz. Wenn ich mehr als alles andere auf mein Herz achten muss, dann gibt es doch einen Grund dafür. Warum muss ich mehr als alles andere auf mein Herz achten? Weil aus ihm heraus fließen die Quellen oder die Ströme des Lebens. Oder fließt das Leben, sagt es sogar eine Übersetzung. Leben fließt aus meinem Herz. Darum muss ich Acht haben auf das Herz. Worauf muss ich Acht haben? Ich muss Acht haben, dass keine falschen Dinge hineinkommen in das Herz. Ich habe mich vor vielen Jahren entschieden, ich werde aufhören, Filme anzusehen. Und wisst ihr, am Anfang, als ich mich diese Entscheidung getroffen habe, da waren dann Freunde mich herum sogar etwas besorgt. Ah, wird der Reinhard jetzt religiös? Wird der Reinhard jetzt so ein Typ, der was für sich gesetzlich wird und einfach, ja, man darf keine Filme mehr sehen als Christ und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, gar nicht. Gar nicht. Ich saß im Flieger und flog die Nacht durch, einen sehr langen internationalen Flug vor vielen, vielen Jahren. Und als ich im Flieger saß, da schaute ich mir den Film an. Wie man das halt so macht, wenn man 12 Stunden durchfliegt die Nacht. Und als ich diesen Film anschaue, plötzlich sagte der Herr zu mir, Reinhard, was lässt du da in dein Herz hinein? Was schreibst du da für Botschaften auf dein Herz? Plötzlich wurde mir bewusst, was ich da mache. Und ich habe mich spontan entschlossen, ich habe diesen Bildschirm abgetreten und habe gesagt, das war es für mich, danke, ich brauche keinen Film mehr sehen. Ich habe dann mir durchgedacht, habe mir gedacht, stell dir vor, ich hätte keinen einzigen Film in meinem Leben gesehen, nicht einen einzigen. Hätte ich wirklich etwas verpasst? Müsste ich denn wirklich sagen, oh, ich habe viel verpasst in meinem Leben? Nein. Möchte ich daran erinnern? Wie kommt die Botschaft oder der Herzensglaube zustande? Wie kommt das zustande, was wir in unserem Herzen wirklich glauben? Was wir da hinauf programmiert und geschrieben haben? Gedanken vermischen sich mit Gefühlen und werden zu Emotionen. Wenn du den Film schaust, was machst du? Du denkst mit. Wie denkst du? Unser Herz denkt in Bildern, nicht rational. Du siehst die Bilder, die gehen ein durch die Tore zu deinem Herzen, denn die Eintrittstore zum Herzen, die sind unsere natürlichen Sinne. Die Bilder gehen hinein, der Ton geht mit hinein in die Ohren Und wir erlauben uns, wenn wir diesen Film ansehen, wir erlauben uns, mit Gefühlen so stark zu vermischen, bis wir völlige Emotionen haben. Wir sind zutiefst ergriffen, wir heulen mit dem mit, wir freuen uns mit dem mit, es ergreift uns im Herzen. Und was wir oft nicht merken, wir schreiben da Dinge auf unser Herz. Bitte hör nicht, dass ich sage, es soll keinen Film anschauen. Die Frage ist dir niemals, welchen Film darf ein Christ ansehen, was ist gut, was ist schlecht. Wir müssen aufhören, diese Frage gut und schlecht zu stellen. Die Frage ist einfach nur, was tut es für mein Herz? Wenn du einen Film anschauen kannst und dabei auf dein Herz gut achten kannst, dann genieß doch den Film. Mir war das einfach zu riskant. Ich dachte mir, lieber schaue ich keinen Film mehr an, als ständig so Acht haben zu müssen bei jedem Film, den ich anschaue, dass da diese falschen Lügen nicht auf mein Herz geschrieben werden. Ich habe eine Freundin, die ich seit vielen Jahren kenne, ganz eine Liebe. Und diese Dame, die ist Brasilianerin, und sie hat sich bekehrt, weil sie in einer sehr verzweifelten Lage war vor, oh, die Liebe seit 10 Jahren oder mehr vielleicht. Und als ich sie kennengelernt habe, da hat sie sich bekehrt, da war sie seit Jahren homosexuell, sie war seit Jahren lesbisch. Sie lebte in lesbischen Beziehungen, sie lebte mit anderen Frauen. Und in ihrer Verzweiflung, da gab es eine sehr verzweifelte Situation, da hat sie sich bekehrt. Und wir haben uns dann recht gut kennengelernt und angefreundet. Und irgendwann stellte ich ihr die Frage und sagte, hör zu, meine Liebe, wie ist es dazu gekommen, dass du lesbisch wurdest? Hast du einen Missbrauch erlebt in deiner Kindheit? Hast du Ablehnung erlebt? Was war das da? Wie bist du dahin gekommen? Und was sie gesagt hat, hat mich schockiert, aber so schockiert. Sie sagte, nein, wir hatten eine gute Kindheit, wir hatten ein gutes Elternhaus, alles ist okay. Aber eines Tages saß ich und meine Freundin, die waren 14 Jahre alt, die Mädchen, saß ich und meine Freundin im Wohnzimmer und meine Eltern waren nicht zu Hause und wir schauten uns eine Seifenoper an. Und als wir uns diese Seifenoper anschauen, da sahen wir, wie zwei Frauen sich küssten. Und diese Bilder und diese Geräusche, die gingen hinein und sie haben ihr Herz nicht verschlossen. Und sie sagte dann, und meine Freundin sagte zu mir, wow, sollen wir das auch probieren? Und sie taten es. Und von diesem Augenblick an war sie lesbisch. Da war vorher weder ein Gedanke noch sonst etwas. Was ist geschehen? Sie ließ diese Dinge hinein in ihr Herz. Darum müssen wir immer wieder aufpassen, was wir hineinlassen. Wo vermischen sich Gefühle mit Bildern, die wir im Herzen sehen und denken? Und dass dann Emotionen daraus entstehen. Wie viele Ehen sind kaputt gegangen, weil wir das gemacht haben? Wir schreiben Lügen auf unser Herz, dass Ehe Romanze ist. Weil wir das irgendwo gesehen haben in Filmen und wir haben uns da hineingesteigert und wir schreiben diese Lügen auf unser Herz. Und dann, wenn wir heiraten und die Ehe dann doch nicht Romanze ist, was machen wir dann? Dann machen wir genau das Gleiche, was in den Seifenopern uns auch vorgemacht wird. Ja, wir lassen uns scheiden und wir finden einen anderen Partner, der uns halt so lieb hat. Und dann wird alles wunderschön werden. Aber wir wissen genau das. So ist das wahre Leben nicht. Das wahre Leben ist ganz simpel. Ehe ist lieben, vergeben, Kompromisse eingehen, aufeinander zugehen, einander achten und immer wieder in Vergebung zueinander zu finden. Und wisst ihr, wenn wir aufhören, die Frage zu stellen, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich, was ist Sünde, was ist nicht Sünde, das ist schlecht, das ist gut, das ist die falsche Frage. Da essen wir vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, aber davon sollte der Mensch nie essen. Wir sollen vom Baum des Lebens essen. Was bringt mir Leben? Was bringt meinem Herzen wahrhaftigen Leben? Der Apostel Paulus, der hat das so verstanden im 1. Korinther 6, der sagt er im 12. Vers, 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wie werden wir denn beherrscht? Alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist uns nützlich. Beherrscht werden wir ganz einfach. Wenn wir unseren Fokus auf etwas legen, dann bekommt es unsere Aufmerksamkeit. Wenn etwas unsere Aufmerksamkeit bekommen hat, dann wird es zu einer Gewohnheit, wenn wir den Fokus lange genug darauf legen und uns beschäftigen. Und wenn etwas zur Gewohnheit ist, dann beherrscht das unser Leben. Darum müssen wir immer wirklich darauf Acht haben, dass unser Herz wirklich gemäß dem Wort Gottes gegründet ist. Und wisst ihr, der Herr liebt es ja, dass wir ein Leben haben und Leben im Überfluss. Der Herr liebt es ja, dass wir ein gutes Leben haben, ein Leben in Frieden, ein Leben in Entspanntheit, ein Leben, wo der Herr uns wohltun kann und wir auch dieses Wohltun vom Herrn ständig annehmen können. Denk mal an den David, den großen Mann Gottes. David hat vermasselt, indem er einen gewaltigen Mann ermordet hat, damit er dessen Frau sich nehmen kann, hat Ehebruch gegangen, Mord und Ehebruch. Wie ist das alles geschehen? Die Bibel zeigt, als es zur Zeit des Krieges war, wo die Königin den Krieg zieht, da war David auf seinem Dach und er sah eine andere Frau sich baden. Er sah die nackt sich baden. Und ich habe eine ganze Predigt darüber gehört, hat gesagt, das Problem war, dass David, als die Königin im Krieg zog, nicht in den Krieg zog. Wir müssen im geistlichen Kampf stehen, meine lieben Freunde. Und wisst ihr, ich dachte darüber nach und ich dachte mir, Moment mal, so ist es ja gar nicht. Wenn der David im Krieg gewesen wäre, hätte er dasselbe machen können. Er war König. Er hätte so viele Frauen haben können, wie er wollte. Wisst ihr, was das Problem war? Er hat sein Herz nicht beachtet. Was sind die Eintrittstore zum Herzen? Berühren, fühlen, schmecken, unsere Sinne sehen, hören und der Geist. Das sind die zwei Eintrittstore. Alles, was vom Geist in unser Herz kommt, das ist ja alles vollkommen und gut und rein. Aufpassen müssen wir, was wir durch unsere Sinne, unsere natürlichen fünf Sinne in unser Herz hineinlassen. Stell dir vor, David hätte so reagiert. Er saß auf seinem Dach. Das Problem war für mich absolut nicht, dass er nicht im Krieg war und auch nicht das Problem, dass er die nackte Frau gesehen hat. Wenn du ein unreines Herz hast, dann wirst du auch eine Nonne ausziehen. Wenn du ein unreines Herz hast, dann wird die Nonne auch für dich zum Lustobjekt werden. Ich habe eine Freundin von Iran und wir hatten mal über diese Sache gesprochen und sie hat gesagt, du weißt ja gar nicht, wie viel Ehebruch und Unzucht im Iran stattfindet. Ich dachte mir, Moment mal, wie kann das überhaupt gehen? Das sind strenge Regeln, strenge Gesetze, die Frauen sind verschleiert bis oben. Aber plötzlich wurde mir bewusst, dass der Titus sagt uns, Paulus sagt zum Titus, den Reinen ist alles rein. Wo ist dann wirklich das Problem? Das Problem ist, was wir in unser Herz hineinlassen durch unsere Sinne. Hätte David auf dem Dach ganz einfach, als er diese nackte Frau baden gesehen hat, hätte er Folgendes gesagt. Gott hat diese Frau wunderschön geschaffen, aber sie ist nicht meine Frau, sie gehört nicht mir. Also werde ich diese Frau nicht begehren. Und hätte sich abgewendet. Was wäre gewesen? Gar nichts. Die nackte Frau war ja gar nicht das Problem. Das Problem war, dass er das hineinlassen hat in sein Herz. Und was in unserem Herz ist, das bestimmt unser Leben. Denn das Herz, das gibt die Gedanken weiter ins Gehirn, dort wird es prozessiert, der Gehirn sagt dem Körper, geh, hol dir die. Und der Körper handelt dann einfach dem Befehl nach. Denken wir mal an Salomon. Sein eigener Sohn, der weiseste Mann der Welt war, der uns so viele gute Ratschläge übers Herz gegeben hat. Der hat am Ende seines Lebens seine eigenen Ratschläge gar nicht selbst bedacht und selbst angenommen. 1. Könige 11, Vers 4 sagt uns eine traurige Aussage. 1. Könige 11, Vers 4. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters Davids. Ich möchte dir etwas sagen. Sag nie, das würde ich nicht tun. Sag nie, ich würde nie Ehebruch begehen, ich würde nie stehlen, ich würde nie jemandem etwas antun. Weißt du, warum du das nie sagen sollst? Denn die Tatsache ist, Wenn wir auf unser Herz nicht Acht haben, ist jeder von uns ein potenzieller Ehebrecher. Ist jeder von uns ein potenzieller Mörder. Ist jeder von uns ein potenzieller Dieb. Wenn wir auf unser Herz nicht Acht haben, will unser Herz uns auch in die Irre leiten. Daher zu sagen, das würde ich nie tun, ist nach meinem Verständnis her eine große Arroganz. Zu sagen, wenn ich auf mein Herz Acht habe, dann werde ich das nicht tun. Aber wenn ich auf mein Herz nicht Acht habe, dann ist alles möglich. Und wisst ihr, und genau so müssen wir lernen, umzugehen mit unserem Herzen. Dass wir uns einfach bewusst sein, dass wir uns immer wieder bewusst sind, es kann weggezogen werden, so wie bei Salomon und so wie bei David. Und darum müssen wir auch immer wieder selbst zu uns sagen, ich muss die Türen zumachen zu meinem Herz. Das, was du siehst, was du hörst, ist nicht das Problem. Das, was es in dir drinnen tut, ist das Problem. Schau mal diesen Bibelvers, den ich hier gefunden habe, in Ecclesiastes, Prediger, denke ich, heißt er auf Deutsch, in Prediger Kapitel 7, Vers 21. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht fluchend hörst. Stell dir vor, hier sagt der Prediger, höre nicht auf alle Worte, nimm sie dir nicht zu Herzen. Was geschieht in dem Augenblick, wo wir alles uns zu Herzen nehmen, hat das Eindrang in unser Herz und das wird dann unser Leben bestimmen. Darum, es ist ja egal, was wer sagt, nimm es dir nicht zu Herzen. Wenn deine Eltern tausendmal gesagt haben, du bist ein Versager, du kannst nicht, du wirst nie was machen, war das nicht das Problem? Ich weiß, ich wiederhole mich hier und das mache ich sehr bewusst. Denn wir machen es immer zum Problem, was uns in der Vergangenheit gesagt wurde. Wir machen es zum Problem, was andere Menschen uns angetan haben. Wir machen es uns immer wieder zum Problem, was wir erlebt haben. Nein, das Problem ist ganz simpel. Was hast du mit deinem Herzen gemacht in der Zeit, als diese Dinge geschehen sind? Jedes Mal, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Versager, triffst du eine Entscheidung. Nimmst du es zu Herzen oder nicht? Wenn du in dem Augenblick sagst, Herr, das lasse ich nicht hinein in mein Herz. Ich bin doch kein Versager, ich bin doch mehr als ein Überwinder, durch den der mich kräftig macht. Ich bin eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur ist kein Versager. In diesem Augenblick wird es nichts in deinem Herzen tun. Und du wirst weiterhin einfach ein gutes und schönes Leben haben. Wir müssen die Verantwortung für den Zustand unseres Herzens nehmen. Sprüche 16, Vers 1 sagt, die Pläne des Herzens sind Sache der Menschen. Das Wort Pläne heißt so viel im Urtext, im Hebräischen, wie das Zurechtrichten des Herzens. Es ist unsere Aufgabe, unser Herz zurechtzurichten. Es ist unsere Aufgabe, unser Herz zu hüten. Es ist unsere Aufgabe, gut aufzupassen auf unser Herz. Wisst ihr, als ich etwas erkannt habe, und das habe ich mitten beim Schreiben des Buches wurde mir das so klar, das habe ich vorher eigentlich gar nicht so gesehen. Und das war für mich so eine gewaltige Offenbarung. Meine liebe Debbie, die hilft mir ja beim Buchschreiben. Also sie tippt so gut und ich mache mir alles vor und richte mir alles zurecht und die Unterlagen und was sie sich alles zusammentragen und studieren und fertig. Und wenn es dann zum Tippen kommt, dann diktiere ich ihr das Buch und die Debbie tippt es in den Computer. Und wir waren mitten im Schreiben des Buches und es ging um die Erinnerungen und plötzlich hat mich diese Offenbarung so ergriffen, aber so gepackt. Ich habe sie gesagt, Liebling, wir müssen Pause machen. Pause, Pause, Pause. Ich muss darüber nachsinnen, ich muss darüber nachgrübeln, ich muss mir das im Wort Gottes anschauen, ich muss da dem nachgehen. Und es hat zu tun mit Gedenken, mit Erinnerungen. Wisst ihr, wir haben oft die falsche Meinung oder die falsche Schau, dass wir nichts dafür können für die negativen Erinnerungen in unserem Leben. Und immer wieder höre ich, wie Menschen sagen, Rainer, ich werde diese Erinnerung einfach nicht los. Immer wieder kommen diese Bilder vor mir auf. diese Bilder des Traumas und diese Bilder der negativen Erlebnisse. Und als ich das gesehen habe, das war so ein Schlüssel in meinem Leben, so ein goldener Schlüssel. Nämlich was? Wir können unsere Erinnerung tatsächlich ändern. Moment mal, Reinhard, wie können wir die Erinnerung eigentlich ändern? Wie geht das schon? Hör zu, es ist nicht zu kompliziert. Die Bibel sagt, dass Gott nicht vergesslich ist, okay? Das heißt, Gott vergisst nicht. Er vergisst nichts. Wenn Gott nichts vergisst, wie kann es dann sein, dass er unsere Sünden nicht mehr gedenkt? Er ist doch nicht vergesslich und er vergisst auch nichts. Die Bibel sagt, Gott ist treu. Er vergisst unsere guten Taten nicht und er wird uns belohnen dafür. Und dann sagt die Bibel aber auch, dass Gott sich nicht mehr daran erinnert. Er gedenkt nicht an unsere Sünden. Und ich habe darüber viel nachgesinnt und hör zu. Hat Gott deine Sünden vergessen? Nein. Hat Gott alles vergessen, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe und wo ich gesündigt habe? Nein. Denn Gott ist nicht vergesslich. Aber warum erinnert er sich nicht daran? Weil Gott durch seine eigene Entscheidung seine Erinnerung ausgewechselt hat. Gedanken sind Materie. Materie kann nicht zerstört werden, aber sie kann dennoch verändert werden. Wenn Gott auf dich schaut, dann hat er sich dazu entschieden, nicht mehr an deine Sünden zu gedenken, sondern an das vollkommene Opfer Jesus Christus zu gedenken und das Blut seines Sohnes zu gedenken, das uns reinwascht von aller Schuld. Das heißt, Gott sieht auf dich und Gott ganz bewusst entscheidet sich, woran er sich erinnert, nämlich an das Opfer Jesu Christi. Und diese Erinnerung, die Erinnerung an das vollkommene Opfer unseres Herrn Jesus, hat Gott ausgewechselt mit der Erinnerung an unsere Sünden. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob euch das auch so betrifft wie mich, ob euch das auch so tief geht, wie es mir gegangen ist. Plötzlich habe ich gesehen, Moment mal, Gott hat eine Entscheidung getroffen, seine eigene Erinnerung an meine Sünde auszutauschen mit einer guten Erinnerung. Mit Erinnerung des vollkommenen, vollbrachten Werkes des Kreuzes und des vollkommenen Lammes, das alle meine Sünden weggewaschen hat. Was bedeutet das für mich jetzt ganz praktisch? Wenn ich diese Erinnerung habe und die hochkommen an meine Vergangenheit, meine Versagen oder auch an dem, was mir angetan wurde, dann kann ich in dem Augenblick mich entscheiden, andere Erinnerungen darüber zu spielen oder die auszutauschen. Ich erinnere mich an den Schmerz und den Trauma und wenn ich mittendrin bin und diesen Schmerz im Herzen sehe und diese Erinnerung im Herzen erlebe, die mir so wehgetan haben, genau hier sage ich, Herr, diese Erinnerung lasse ich los und dann beginne ich mich an Sachen zu erinnern, die lieblich sind, die aufbauend sind, die Gott wohlgefällig sind, die mit dem vollbrachten Werk zu tun haben. Und wenn ich mich ganz bewusst entscheide, mich an diese Sachen zu erinnern, die gut und lieblich und wohltuend sind, aber Reinhard, in meiner Kindheit, da war gar nichts Gutes, gar nichts Liebliches, gar nichts Wohltuendes. Doch, es gab einen Gott, der dich bedingungslos geliebt hat, mitten in deinem Leiden. Und wenn wir Verantwortung übernehmen für unsere Erinnerungen, an denen wir festgehalten haben, und wenn wir diese schmerzhaften Erinnerungen ins Auge schauen und sie spüren und fühlen, und mitten in dieser Erinnerung sagen, Gott, genau jetzt werde ich mich daran erinnern, wie du mich in diesem Zustand geliebt hast, angenommen hast, geachtet hast und geschätzt hast, dann werden wir plötzlich sehen, wie auch unsere Erinnerungen sich austauschen werden. Und dann haben wir diese schmerzhaften, traumatischen, quälenden Erinnerungen nicht mehr. So wie Gott erinnert sich nicht mehr an deine Sünden, weil er nicht einfach in einem Vakuum ist, sondern weil er sich entschieden hat, sich an anderes zu erinnern, nämlich das wunderbare, perfekte Werk des Kreuzes. Und genau so können wir das auch tun. Mein Freund, wir müssen die Lüge endlich hinter uns lassen, dass wir keine Entscheidung im Leben haben. In vielen Dingen können wir uns nicht entscheiden, was Menschen uns antun, aber doch können wir entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und auch wenn wir, weil wir vielleicht unreif waren, das nicht verstanden haben, wir haben vielleicht das Herz nicht verstanden oder wir waren Kinder und wir haben uns nicht dafür entschieden, dass diese Dinge nicht auf unser Herz geschrieben worden sind und jetzt sind sie auf unser Herz geschrieben, dann müssen wir die Lüge von uns weisen, dass wir jetzt als erwachsene Personen keine Entscheidungskraft mehr haben. Wir entscheiden uns ganz bewusst, jeder von uns entscheidet sich, wie er jetzt umgeht mit dem Zustand seines Herzens. Es ist eine Lüge. Wir müssen die Vergangenheit loslassen. Wir müssen uns selbst zu dem Punkt bringen, wo wir uns nicht mehr so sehr quälen, weil wir so verkrampft festhalten an unseren Wahrnehmungen und die als absolut sehen. Weil wir uns so verkrampft festhalten an dem, dass wir doch die armen Opfer sind und nicht die Verantwortlichen sind für den Zustand unseres Herzens. Ich habe eine Bibelstelle entdeckt, die hat mich die mag ich eigentlich schon seit Jahrzehnten, hat mich die angesprochen. Aber so richtig verstanden habe ich sie erst, als ich mich intensivst mit dieser Sache des Herzens beschäftigt habe. Jesaja 26, Vers 3 sagt Folgendes. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Wisst ihr, im Originaltext ist das ganz interessant. Das Wort bewahrst du ist nicht drinnen. Das steht gar nicht drinnen. Das Wort du ist nicht drinnen. Im Urtext heißt es so viel wie einen vollkommenen Frieden. Erlebt der, dessen Herz auf dich vertraut. Und wisst ihr, wenn wir in unserem Herzen lernen, Gott zu vertrauen und nicht festhalten an so vielen Dingen, dann werden wir diesen absoluten Frieden erleben. Frieden ist nicht nur ein Gefühl, es ist jetzt kein Krieg da, sondern Frieden inkludiert Wohlstand. Frieden könnte man am besten übersetzen mit einem rundherum gut gehen. Und dieses rundherum gut gehen hat damit zu tun, wie mein Herz fest und aufrichtig gegründet ist und dem Herrn vertraut. Und das Herz kann Gott nur vertrauen, wenn wir lernen, mit unserem Herzen gut umzugehen. Und wisst ihr, und hier ist eines der gefährlichen Dinge. Eines der gefährlichen Dinge ist Folgendes, dass wir ja mit den Dingen, die wir in unserem Herzen erlebt haben und niedergeschrieben haben, da assoziieren wir immer etwas. Wir bringen da ja etwas in Zusammenhang. Und die geben dann dem einen bestimmten Wert. In Wirklichkeit erinnerst du ja, die Dinge, die geschehen sind, du erinnerst dich nicht genau daran, sondern wie stark die Erinnerung in deinem Leben ist, hängt davon ab, welchen Wert du diesen Dingen gegeben hast. Wenn wir den Dingen einen hohen Stellenwert geben, dann werden die Dinge einen tiefen, tiefen, tiefen Platz in unserem Herzen haben. Und das beeinflusst uns dann so stark. Und das hat wieder mit Perspektive und Wahrnehmung zu tun. Wir sind einfach oft so verkorkst, dass wir Dinge einen Wert geben, die ja gar keinen Wert haben. Ja, das hat er gesagt. Was spielt es doch für eine Rolle, was er gesagt hat? Misst dem doch nicht so einen hohen Stellenwert zu. Lass die Dinge einfach nicht in dein Herz rein. Lächel darüber hinweg und sag, okay, du darfst sagen, was du willst. Ins Herz kommt mir diese Sache nicht rein. Und so viele Dinge in unserem Leben, denen geben wir so einen hohen Wert. Irgendwas geht schief und wir geben denen so einen hohen Stellenwert. Und jetzt denken wir nach, grübeln wir nach, die Gefühle vermischen sich, Emotionen entstehen und plötzlich haben diese Dinge in unserem Herzen einen Platz und die dominieren und die kontrollieren uns. Ich habe eines gelernt, mit offenen Händen zu leben. Alles loszulassen. Meine Frau ist nicht mein Besitz, meine Kinder sind nicht mein Besitz, meine Finanzen sind nicht mein Besitz. Nichts ist mein Besitz, weder mein Dienst noch mein Haus noch sonst irgendetwas. Wisst ihr warum? Weil Jesus hat mit seinem Blut für deine Reinheit bezahlt. Und weil Jesus mit seinem Blut für deine Reinheit bezahlt hat, bin ich Eigentum Jesus. Nachdem ich Eigentum Jesus bin, ist auch alles, was ich besitze, Eigentum Jesus. Nachdem alles, was ich besitze, Eigentum Jesus ist, kann ich mit offenen Händen leben. Alles ist sein, nichts gehört mir. Die Waisenhäuser, die sind nicht mein Besitz, die sind sein Besitz. Und wenn wir einfach lernen, nicht Dinge so einen hohen Stellenwert zuzumessen, nicht einfach, wisst ihr, darauf beharren, dass das ist so wichtig und das ist so wertvoll und genauso muss es sein und ich muss Recht haben, dann geht es unserem Herzen viel, viel, viel besser. Meine Freunde, wenn wir nur tatsächlich beginnen könnten, diese Dinge zu praktizieren und in die Praxis umsetzen zu können, wir werden sehen, wie sich unser Leben verändert. Ich habe jetzt vor kurzem, vor 2 oder 3 Tagen, habe ich eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht von einer Dame, die hat bei uns dieses Seminar gemacht, also das Herzveränderungswochenende. Und die schrieb mir eine Nachricht und die sagte, Reinhard, ich habe das 2 Tage jetzt praktiziert, vormittags und abends, 2-mal am Tag. Die Frau sagte zu mir, das ist ja wie Magie. Das ist ja wie Magie. Mein Leben hat sich völlig verändert. Denk mal, Jesus hat uns gesagt, wenn er ums Geld spricht, dass wir nicht Gott und Geld dienen können. Wir sollen keine Schätze sammeln hier auf Erden. Warum? Weil wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und wisst ihr, Jesus hat viel über das Geld gesprochen. Und die meisten Leute, die verpassen überhaupt, was Jesus ausdrücken will. Da werden dann Bibelstellen verzerrt und Jesus nicht verstanden und alle möglichen Theologien werden da herauf verzaubert. Das Problem war nie das Geld, das Problem war immer das Herz. Darum habe ich mich fest entschlossen vor vielen Jahren. In unserem Team, in unserem Dienst sage ich ständig dasselbe. Wir lieben Menschen und wir verwenden das Geld. Wir werden niemals das Geld lieben und die Menschen verwenden. Niemals. Warum? Weil es ums Herz geht. Und wenn das Geld dein Schatz ist, dann wird dein Herz auch genau dort sein. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und anstatt zu verstehen, dass Jesus ging es niemals ums Geld, Jesus ging es immer ums Herz, dann werden wir auf unser Herz achten. Dann wird nichts, was materielles Besitztum ist, unser Herz ergreifen. Aber wir werden auch kein Problem haben, es einfach zu verwenden und zu genießen, wenn Gott es uns gibt. Und wisst ihr, und hier ist es so, diese Religiosität, die kommt da hinein. Und mir ist auch bewusst, es wurden viele Dinge falsch gemacht. Mir ist auch bewusst, es wurde ein Evangelium gelebt und gelehrt und verkündigt. Die Leute nennen das das Wohlstandsevangelium. Obwohl, ich mag diesen Ausdruck gar nicht, weil es gibt gar kein Wohlstandsevangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Entweder ist es Evangelium oder es ist nichts das Evangelium. Es ist einfach eine falsche Lehre über Geld. Aber alleine Wohlstand und Evangelium zusammenzuschließen und es zu etwas Negativem machen, ist eigentlich wirklich absurd. Denn das Evangelium, das bedeutet eine Nachricht, die zu gut ist, dass sie wahr sein kann. Das Evangelium ist herrlich, das Evangelium ist wunderbar. Das Evangelium ist die tolle Nachricht vom vollbrachten Werk des Kreuzes und die beeinflusst mein gesamtes Leben. Alles, was ich bin und was ich habe, ist davon ergriffen. Und weil Menschen halt einen völlig falschen Umgang und Verständnis haben, was Geld und Finanzen und Besitztümer betreffen, deswegen haben wir jetzt dann so oft einfach reagiert darauf negativ. Es geht immer ums Herz, meine lieben Freunde. Ich sagte das schon vor Jahrzehnten. Ein Ferrari in deiner Garage ist überhaupt kein Problem. Aber ein rostiges altes Fahrrad in deinem Herzen ist ein riesiges Problem. Ich habe Freunde, die sind sehr wohlhabend. Einige davon haben die Sachen im Herzen, die anderen haben es gar nicht im Herzen. Ich habe Freunde, die sind arm und die haben kaum etwas. Und die haben aber das Wenige, das sie haben im Herzen, das hat sie ergriffen. Stell dir mal vor, es geht immer ums Herz. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Drum sammelt euch keine Güter. Und so viele Dinge, wie wir umgehen mit diesen natürlichen Gütern, die drückt immer einfach unser Herz wiederum aus. Und wenn wir das verstehen, dass es ums Herz geht, einfach immer ums Herz, dann werden wir immer Acht haben, dass wir nichts hineinlassen in unser Herz, nichts dazulassen, was uns wegbringt von Intimität mit dem Herrn. Wisst ihr, ich war jetzt in der Schweiz und da kam eine Dame auf mich zu. Und diese Dame, die hat mich umarmt, zusammen mit ihrem Ehemann. Die waren so glücklich. Und ich kann mich erinnern an sie. Sie hatten 7 Jahre lang keine Kinder bekommen. Sie haben alles getan, was man tun kann, um schwanger zu werden. Aber sie konnten nicht schwanger werden. Sie war nicht in der Lage, Kinder zu haben. Und vor Jahren war ich in Polen und habe ich über das Herz geredet, über wie wir unser Herz verändern können. Und diese Dame hat einfach ihr Herz verändert und die hat heute 2 Mädels. Sie umarmte mich, sie gab mir eine Weihnachtskarte, Foto von ihr und ihrem Mann und den 2 Mädels. Und sie ist einfach so dankbar, ständig dankbar. Weil das, was kein Arzt tun konnte, das, was durch Hände auflegen nicht geschehen konnte, das, was kein großer Wunderprediger und Heilungsevangelist tun konnte durch das Beten für sie, geschah, indem sie ihr eigenes Leben und ihr eigenes Herz verändert hat. Hebräer 13, Vers 9 sagt uns Folgendes. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Gnade, der Ausdruck des verbrachten Werkes des Kreuzes, festigt mein Herz. Und wisst ihr, es gibt ein einfaches Gesetz im Universum und das ist das Gesetz der Saat und der Ernte. Am Ende des Tages ist das Leben, das du heute erlebst, die Saat, die du selbst gesät hast. Wisst ihr, was hilft es, wenn ich dir irgendwelche netten, tollen, guten Sachen erzähle, damit du dich besser fühlst, aber dir nicht helfe? Das würde ich nicht tun, denn dafür liebe ich die Menschen zu sehr. Du hast Saat in deinem Herzen gesät und die Frucht die erntest du. Ich habe Saat in meinem Herzen gesät und die Frucht die ernte ich auch. Und wenn ich mir mal bewusst bin, dass diese Saat im Universum drin geschrieben ist, weil Gott es so gemacht hat, wenn ich ständig negativen Samen sehe in mein eigenes Herz hinein, durch meine eigenen Gedanken und Vorstellungskraft und diese Verbinde mit Gefühlen und Emotionen entstehen, dann wird es, die Zeit wird kommen, wo ich genau das ernten werde, was ich gesät habe. Wir müssen unsere Herzen schwängern, meine lieben Freunde. Wie schwängern wir unsere Herzen? Das ist ganz einfach. Der Prozess ist immer der gleiche. Mein Herz ist die Gebärmutter. Das Wort Gottes ist der Samen oder das Sperma. Und meine Vorstellungskraft ist das, was das Sperma, den Samen mit dem Ei zusammenbringt und fruchtbar macht und schwängert. Stell dir mal vor, was immer Gott sagt, das ist der Same. Den hat er mir gegeben. Er hat mir auch schon die Gebärmutter gegeben, nämlich mein Herz. Aber dieser Same muss ich verbinden mit dem Ei, damit es in der Gebärmutter Frucht tragen kann. Und das mache ich. Das mache ich, indem ich immer wieder die Dinge vor mir sehe, vor meinen Augen, vor meinen inneren Augen. Darum sagt Paulus, ja, möge er die Augen eures Herzens öffnen. Wenn du siehst mit deinen inneren Augen, welche Kraft in uns wirkt, wer wir sind und was wir in Christus haben, wenn du dich zu dem Punkt hinbringen kannst, wo du schwanger wirst, weil du durch deine eigene Vorstellungskraft, weil du dir immer wieder diese Bilder hinmalst, die Gott gesagt hat, dass du wirklich bist, dann wirst du schwanger werden und dann wirst du es zur Geburt kriegen. Daher wage ich es immer wieder zu sagen, im Grunde genommen ist es so, das, was wir heute erleben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als womit wir uns vor in der Vergangenheit geschwängert haben. Das, was wir heute erleben, sind die Samen, die wir in der Vergangenheit in unserem Leben auf unser Herz, in unser Herz hinein gesät haben. Und darum, du wirst ernten, was du sähst. Wer auf das Fleisch sät, der wird Verderben ernten. So einfach ist das. Irret euch nicht, sagt Paulus den Galatern. Gott lässt sich nicht spotten. Und mein Freund, wir müssen Verantwortung übernehmen über den Samen, den wir in unser Herz sehen. Wie siehst du dich? Siehst du dich so, wie Gott dich sieht? Hast du Acht, was reingeht und was rausgeht? Hast du gelernt, den Samen mit dem Ei zu verbinden, indem du es innerlich so siehst, indem du diese Bilder kreierst und denen immer wieder nachgehst. Meine Freunde, ich möchte bewusst diesen letzten Seminareinheit nicht 1,5 Stunden machen, und zwar aus einem simplen Grund. Denn dies Teil des Sonntagvormittag-Gottesdienst im Gemeindezentrum Liechtenstein, und da ist es nicht gewöhnlich, dass man 1,5 Stunden predigt. Und daher werde ich zum Abschluss kommen. Zusammengefasst, du bist zuständig für dein Herz. Das, was du heute erlebst, das hast du gestern gesehen. Deine Entscheidungen sind nicht ein Ausdruck von dem, was du dir ausgedacht hast, rational, was du tun sollst, sondern die kommen aus deinem Herzen heraus. Darum, wenn du deine Entscheidung nicht magst, die du ständig triffst und vielleicht nicht gut sind, ändere dein Herz. Und die Entscheidung, die wird dem auch folgen. Wie viele Menschen haben alles getan, um abzunehmen? Alles, Diät nach Diät nach Diät nach Diät. Und was geschieht? Gar nichts. Wenn du dich selbst in dir drinnen schlank und gesund siehst, dann wirst du dich auch schlank und gesund im natürlichen Leben erleben. Meine lieben Freunde, ich bin euch dankbar, dankbar, dankbar, dankbar, dass ihr mir erlaubt habt, euch zu dienen. Denkt daran, meine deutsche Mentorengruppe ist jetzt bald verfügbar. Ihr könnt einfach an die Gemeinde in Liechtenstein euch dorthin wenden, per E-Mail, oder ihr könnt auch auf unser Instagram gehen. Hirtler Reinhard, mein Instagram könnt ihr gehen. Und dort könnt ihr einfach eine Nachricht schicken und anfragen. Wir werden euch Informationen zufinden. Danke auch für viele von euch, die so treu und immer wieder Brasilien Kids Care unterstützen und beten für uns. Wir sind so dankbar für das, was Gott tut durch uns, für die Kinder in Brasilien. Möget ihr ein Herz haben, das im Glauben gefestigt ist, in Gnade gefestigt ist, und möget ihr ständig die Güte Gottes erleben. Das, was du von der Güte Gottes erlebst, hat in Wirklichkeit nichts zu tun mit dem, was Gott dir gibt, sondern hat mit dem zu tun, was dein Herz ergreifen kann, von dem, was Gott dir bereits gegeben hat. Herzlichsten Dank, meine lieben Freunde, und ich hoffe sehr, dass ich sehr baldigst im Jahr 2022 wieder physisch, körperlich in Deutschland sein darf und kann und dort vielen Menschen dienen darf. Herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.